Internetnachrichtenangebot OMAI News mit insgesamt 47.000 Bürgerreportern. Eine einzige von Bürgerreportern lebende Informationsquelle dieser Größe gibt es zwar in Deutschland nicht, aber es gibt Radio- und Fernsehsender und Zeitungen, die zum Beispiel bei Bildern auch immer wieder den Bürger bitten, da mal was einzuschicken. Und selbst die seriöse BBC hat zumindest im Programm BBC World auch schon zu Handyfilmeinsendungen aufgerufen. Und ohne diese Amateurfilmer hätten wir die Bilder von der verheerenden Tsunami-Katastrophe vor 2 Jahren in der Form, in der wir sie alle kennen, wahrscheinlich gar nicht gehabt. Bilder wie diese und andere kennt natürlich auch der Medienexperte Bernd Gebler. Er war von 2001 bis 2005 Geschäftsführer des Grimme-Instituts in Mahl. Schönen guten Morgen, Herr Gebler. Guten Morgen, Herr Kassel. Bleiben wir mal kurz, um nicht gleich alles wieder komplett journalistisch durcheinander zu werfen. Bei der Lage in Südkorea und so einem Angebot, das offenbar ein bisschen auch zur Meinungsfreiheit beiträgt. Kann man da sagen, Bürgerreporter haben was mit echter journalistischer Demokratie zu tun? Ich glaube schon. Es gibt auch, nicht nur in Südkorea, sondern durchaus auch in unserer Geschichte, eine Tradition der linken Bewegung, der sozialistischen Bewegung. In den 20er Jahren etwa wurden da Aufrufe gestartet zu sogenannten Volkskorrespondenten. Man sollte jeden Missstand in der Stadt, in der Fabrik, Quälereien, zu lange Maschinenlaufzeiten und so weiter so fort publizieren, auch als Amateur. Das können Elemente der Demokratisierung sein. Wir sehen das auch in den USA bei Wahlkämpfen. Der Demokrat Howard Dean hat sehr stark mit solchen Basisbewegungen gelebt. Und es wird sicher auch so sein, dass in den Wahlkämpfen der Zukunft, sagen wir, solche missverständlichen Äußerungen oder solche Fehler, wie sie etwa Frau Däubler-Gmelin gemacht hat, als sie Bush und Hitler verglich, nicht mehr unbeobachtet bleiben. Es wird hunderte von Leuten geben, die sofort solche Dinge melden, aufzeichnen und, wie Sie es gesagt haben, sicher auch visualisieren. Das haben wir bei dem Tsunami-Katastrophe gesehen, aber auch bei dem Anschlag in London, wo wir sofort ganz viele Fotos, Kurzvideos und Stimmungsberichte über den Weg des Postens, des Hineinstellens ins Internet erlebt haben, bekommen durften. Bedeutet das, mittelfristig wird der klassische Journalist, der in irgendeiner Form wirklich ausgebildet ist, überflüssig? Das glaube ich nicht, obwohl wir manche Abwehrkämpfe der Alten, also der Sender, der Verleger, der Medienaufsicht, auch nicht nur sympathisch sind. Also es gibt ja viele Leute, die die richtigen Argumente nennen, aber sozusagen die falschen Leute dafür sind. Also wenn jetzt etwa der Polizeireporter, der davon lebt, dass er immer den Polizeifunk mithört und als erster am Unfallort ist, plötzlich das Argument der Qualität entdeckt und sagt, muss gesichert sein und das kann nur ich sichern und nicht der Laie, der sich im Grunde genommen genauso verhält wie ich. Oder wenn die große Fotofirma, die Hunderte von Paparazzi beschäftigt, auf einmal sagt, es ginge um Qualität, dann muss man da skeptisch sein. Es wird in Zukunft so etwas geben, dass man senden kann, ohne Sender zu haben, dass man publizieren kann ohne Verlage und dass bei alledem auch die Medienaufsicht eine geringere Rolle spielen wird. Wir haben aber, vielleicht kann ich das noch ergänzen, die Entwicklung, dass das, was sozusagen das Selbermachen jetzt schon hervorgebracht hat, solche großen Portale wie YouTube, MySpace, im Moment gerade übergehen, in die Hände aufgekauft werden der klassischen großen Medienhäuser, also von Murdoch, von Google und so weiter. Nun redet man immer davon, was das für die etablierten Journalisten bedeutet, was es wirtschaftlich bedeuten kann. Das ist sicher nicht unwichtig, aber ich überlege mir manchmal auch, was bedeutet es für mich im Alltag auf der Straße. Während der Fußball-WM hatte, ich sage jetzt nicht die große Deutsche, die Bild-Zeitung, man kann es mal aussprechen, ja, diese Aktion, man soll per Handy filmen oder fotografieren, Promis im Stadion. Da habe ich doch diesen Effekt, wenn ich jetzt ein Promi bin vom Paparazzi, kann ich vielleicht noch weglaufen, weil ich den erkenne. Aber muss ich in Zukunft bei all meinen Nachbarn Angst haben, wenn die mir mit dem Handy zu nahe kommen, stehe ich morgen in der Zeitung? Ja, unbedingt. Also jeder, sagen wir mal, von der Sorte Harald Schmidt oder auch weniger bekannt, muss damit rechnen, dass wenn er auf dem Bahnhof steht und in der Nase popelt, dann zückt einer das Fotohandy. Das ist natürlich ein Element des Überwachens, das sehr unangenehm ist und was auch oft sinnlos ist. Also die Bild-Zeitung hat aufgerufen, man solle die schönsten Papstfotos machen. Herausgekommen ist natürlich ein völlig schreckliches Amateurfoto, bedeutend schlechter als alle professionellen Fotos, die es gab. Wie gesagt, es ist vielleicht, es gibt ja das etwas ironisch gesagt, das berühmte Gesetz von Sturgeon, das sagt ganz einfach, 95% von allem ist Mist, also auch von Fernsehen, von gedrucktem und so weiter. Insofern muss man sich nicht weiter aufregen. Natürlich wird 95% von dem, was die Menschen da machen, Mist sein. Aber es gibt eben Teile, Sie haben das schon erwähnt, bei Tsunami, bei dem Anschlag in London oder so, wo die Information steigt. Wir sind ja ein bisschen es ist so neu auch alles nicht. Sie erinnern sich vielleicht an die sogenannte Radiotheorie von unserem guten Bert Brecht, was er alles für Erwartungen hatte, dass nun jeder Sender und Empfänger gleichzeitig wird und damit ein enormer Schub der demokratischen Enthüllung durch das Radio eintritt. Ein bisschen Überschätzung der neuen Medien ist da sicher auch noch bei. Aber ich will das nicht leugnen, es wird viele neue Dinge geben, neue Formen von Überwachung, vielleicht auch von Wachsamkeit. Und es wird natürlich darauf ankommen, wie die jeweiligen Medienhäuser damit umgehen. Damit kann man anständig umgehen und unanständig. Man kann es fruchtbar machen für Diskurse, man kann es banalisieren. Also im Grunde genommen sind die Qualitätsentscheidungen immer noch da und man wird schauen, was sich tut. Aber hinter den Kulissen tut sich im Moment viel. Also Sie haben Großbritannien erwähnt, die BBC, ich würde da die Sun erwähnen. Das große Boulevardblatt Sun hat ein Internetportal, wo laufend von Leuten schon kleine Videos reingestellt werden. Und Herr Murdoch hat ja MySpace gekauft. Viele vermuten, dass da was Großes Neues demnächst probiert werden wird, sozusagen My Sun. Und da wahrscheinlich ein neuer Schub der Überwachung, der Boulevardisierung erfolgen kann. Wobei ja gerade bei diesen Geschichten, wenn dann große Verlagshäuser oder andere Unternehmen Internetplattformen oder ähnliches aufkaufen, dieser Effekt der Demokratisierung, damit haben wir unser Gespräch ja begonnen, ja eigentlich nicht mehr da ist, weil da darf dann zwar der Laie die Fotos machen, absolut, vielleicht auch eine Glosse schreiben, aber ob und wie die dann gezeigt wird, entscheiden doch wieder die üblichen Verdächtigen. Völlig richtig, und es hat den Nebeneffekt, dass Leute damit Geld verdienen, dass andere arbeiten. Quasi umsonst arbeiten. Wir werden eine folgende Entwicklung erleben, jetzt schon bald, auch in Deutschland. Wir werden bei allen großen Regionalzeitungen, WAZ, Hamburger Abendblatt und ähnliche, am Wochenende einen Wettbewerb darum haben, dass möglichst viele Amateurreporter zum Beispiel Spielberichte der unteren Fußballligen auf die Seite einstellen, vielleicht mit kurzen Videosequenzen der Tore. Und das werden die für 5 € oder so machen. Und plötzlich haben sie eine große Sportberichterstattungslandschaft, die sie quasi umsonst erwerben und die sie aber vermarkten können. Genießen wir zwar also solche Gespräche hier, solange wir sie uns noch leisten können. Bernd Gebler. Aber unbedingt. Bernd Gebler, früher beim Grimme-Institut, der Medienexperte bei uns im Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten. Tschüss. Ich danke.